1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon geht es bei uns wieder los. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer, oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Simone. Stimmt's, ne? Hallo? Hallo. Simone, 26 Jahre alt. Ja. Hallo. Um was geht's bei dir? Und zwar geht es darum, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie ich anfangen soll. Ich bin seit 6 Jahren verheiratet und habe aber vor 3 Wochen was mit meiner Freundin gehabt, mit meiner allerbesten Freundin gehabt, sexuell. Oh. Und mit der allerbesten Freundin? Ja. Die du schon wie lange hast als allerbeste Freundin? Seit dem Kindergarten. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ja. Wie kam es denn dazu? Wir haben zu viert einen Frauenabend gemacht. Da waren noch 2 andere Freunde bei uns bei, also bei mir zu Hause. So enden die Frauenabende. Genau. Ja, und dann? Und haben dann halt genug getrunken, Sekt, Cocktails, was halt so Frauen auch trinken. Ja. Dann haben wir halt. Mein Likörchen. Genau. Ja. Dann haben wir gespielt. Wie gespielt? Ja, wir haben so Spiele gemacht, so Würfelspiele und. Ganz zum Schluss haben wir dann so Kartenspiele gemacht und die Verlierer, also wenn 2 gewinnen, ist das Spiel sofort Ende. Ja. Und die Verlierer müssen sich küssen. Ach so. Und da waren leider ich und meine beste Freundin drunter. Küssen heißt richtig volle Kanne mit Zunge und allem drum und dran. Erstmal, also wir haben uns geküsst nur ganz kurz. Auf den Mund. Genau, ganz kurz auf den Mund, so wie man das halt macht als Begrüßung. Mhm. Und dann haben unsere Freundinnen gesagt, das war viel zu kurz und jetzt macht aber mal richtig. Mhm. Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, okay, kein Problem, habe da meiner beste Freundin die Zunge im Hals gesteckt. Sie hat auch erwidert. Und ja, dann ging das so ein paar Minuten und dann haben wir ganz normal weitergemacht mit unserem Abend. Und dann ging sie auf dem Klo und ich wollte jetzt wissen, was das war, weil bei mir hat es irgendwie gekribbelt und ich wusste selber nicht, was los war jetzt, warum ich jetzt auf einmal, ich hatte so Schmetterlinge im Bauch. Ja, du warst besoffen. Ja, kann auch sein, aber so ein Kribbeln habe ich noch nie bei meinem Mann gehabt. Oh, ja, sie ist zur Toilette gegangen, du? Und ich bin hinterher. Aber die anderen Mädels saßen noch im Wohnzimmer. Die saßen noch im Wohnzimmer, genau. So, was geschah auf der Toilette? Dann habe ich sie gefragt, du, was war das jetzt? Sagt sie, ja, was denn? Ja, ich sag, der Kuss, ich habe da irgendwas gespürt, habe ich zu ihr gesagt. Und sie, ja, ich weiß nicht, es war auch irgendwie schön. Mhm. Und kann nicht wissen, was das jetzt gewesen ist, sagt sie zu mir. Ja. Und gut. Ich sag, ja, wie? Du weißt nicht, was das jetzt gewesen ist. Ich fühle da irgendwie mehr. Ich habe Lust auf mehr, sagt sie. Ja, wie? Du hast Lust auf mehr. Ich sag, ja, mach es nicht mehr so, halt. Mache es nicht so spannend. Wie ging es denn dann weiter? Ja, es ging dann halt, also ich mache dann jetzt mal die Kurzfassung. Genau, ich werde dir sehr dankbar. Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Völlig okay, kein Problem. Wir sind dann halt, irgendwann habe ich sie dann nochmal ins Schlafzimmer geholt und dann haben wir uns halt dann nochmal gestreichelt, obwohl die anderen beiden noch im Wohnzimmer saßen. Dann haben die beiden geklopft, was ist denn jetzt hier los, warum lässt du uns alleine? Nein, wir kommen jetzt, haben wir dann gesagt. Und haben wir dann, sind wir wieder ins Wohnzimmer zurückgegangen, haben dann beide einen voll auf müde getan. Ja. Und dann sind die auch nach einer halben Stunde, Stunde abgehauen. Und dann haben wir uns dann wieder zurückgezogen ins Schlafzimmer. Und da ging es zur Sache. Da ging es dann zur Sache, genau. Volle Kanne. Volle Kanne, ja. Das war ein Frauenabend, ne? Ja. Das war bei euch, bei dir in der Wohnung? Genau, bei mir. Wo war der treue Ehegatte? Mein Mann war mit seinen Kollegen unterwegs. Und der hatte Sex mit seinem besten Freund an dem Abend? Nein. Um Gottes Willen, nein. Ja. Hatte nicht. Simone, das war vor 3 Wochen. Genau. Einmal passiert bisher? Nein, wir haben weder noch telefoniert miteinander, weder noch uns getroffen. Also einmal nur passiert? Genau, es ist nur einmal passiert, aber ich vermisse sie irgendwie und ich möchte gern diese Zärtlichkeiten, die wir hatten, nochmal erleben. Ach, ihr habt ja seitdem nicht mehr miteinander gesprochen? Nein. Weil ihr zu irritiert seid oder warum? Keine Ahnung, sie sagte mir, dass sie das ihrem Freund sagt. Sie hat ja auch noch einen Freund. Ja. Und sie will es ihrem Freund oder wollte jetzt ihren Freund das auf jeden Fall sagen. Dein Mann kam aber irgendwann in der Nacht nach Hause. Der kam erst anderen Morgen nach Hause. Und da war sie aber schon weg? Nee, sie hat bei uns geschlafen, aber da war schon alles wieder vorbei. Da ist sie auf das Sofa gegangen. Genau, sie hat dann im Wohnzimmer geschlafen. Das heißt, du gehst davon aus, dass sie das ihrem Freund erzählt hat? Ja, also sie wollte das auf jeden Fall ihrem Freund sagen. Du hast es deinem Mann aber nicht erzählt? Nein. Nee. Weil ich da halt mehr spüre. Also ich vermisse sie richtig. Ich möchte sie richtig nochmal an meinem Körper spüren. Aber das ist ja seltsam. Ich finde es seltsam insofern, dass man das mit der besten Freundin erlebt, die man so ewig lange gekannt hat. Hast du nie dererlei Empfindungen oder Sehnsüchte schon mal gehabt, was die beste Freundin betrifft? Nie. Hattest du auch noch keinen Kontakt mit Frauen vorher? Nein. Wie läuft denn die Ehe? Also im Moment muss ich sagen, seit es passiert ist, es läuft so normal, aber sexuell täusche ich meinen Mann was vor. Und denkst an die beste Freundin? Genau. Und wie war es vorher? War die Ehe vorher in Ordnung? Vorher war die Ehe in Ordnung. Wir haben es überall getrieben, sag ich jetzt mal. Wir haben es draußen, im Auto, im Gebüsch, auf dem Spielplatz. Halt das heißt, dieser Abend hatte ich richtig aus der Bahn geworfen. Genau, ich weiß nicht, es hat irgendwie einen Funken geworfen und es brennt. Genau. Ist im ersten Moment so eine ganz nette Story, aber wenn man es jetzt weiterdenkt, könnte das ja zu großen Komplikationen in deinem Leben führen und auch in ihrem Leben führen. Ja, ich liebe meinen Mann auch. Ich möchte meinen Mann auch nicht verlieren. Also, ja, das sagen alle dann immer, wenn sie sich neu verknallt haben oder so. Habt ihr Kinder? Nein, nee. Wir haben keine Kinder. Der erste Schritt ist ja erstmal, dass du jetzt mit deiner Freundin mal wieder in Kontakt trittst. Ruf sie doch mal an. Ja, aber ich weiß auch nicht, ich habe Angst davor, wie sie mir gegenüber am Telefon tretet, weil... Na gut, aber irgendwann muss ja mal was wissen, was los ist. Die Frage ist ja berechtigt, wie fandest du das? Wie ist es bei dir angekommen? Also ich fand es einfach hammermäßig geil. Nee, das musst du sie fragen, meine ich. Wie hast du es denn empfunden und hast es deinem Freund erzählt? Was denkst du heute darüber? Wie stehst du dazu? Das sind erstmal die Grundfragen. Dass du da jetzt in gewisser Weise eine Scheu hast, verstehe ich schon. Weißt du, Simone, kompliziert wird es nur, wenn die dann sagt, ich würde das gerne auch weiterführen. Dann stehst du irgendwann oder eigentlich jetzt schon in einer großen Bredouille. Du hast einen Mann, du hast eine Beziehung. Wie soll das gehen? Ich möchte auch lieber als erstes mit meinem Mann sprechen, wie mit meiner besten Freundin. Also in der Hinsicht ist mein Mann mir wichtiger wie meine beste Freundin. Gut, dann mach das doch. Dann mach das doch. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll. Zumindest ist es ja jetzt auch schon 3 Wochen her. Ja, du erzählst es ihm ganz, ganz normal, so wie du es mir auch gerade erzählt hast. Ja, und wenn er jetzt die Details wissen möchte, da weiß ich nicht, was ich ihm sagen soll, wie ich reagieren soll auch. Die sexuellen Details. Genau. Ja, wenn er fragt, dann gib ihm eine Antwort. Ich meine, wenn du sagst, wir haben richtig miteinander geschlafen und dann wird er sich ja schon vorstellen können, was ihr miteinander gemacht habt. Also so geheimnisvoll ist es dann ja auch nicht. Also, wenn du so ein gutes Verhältnis zu deinem Mann hast und ihm das gerne erzählen möchtest, was ich schon gut fände, weil das eine Klarheit gleich in deinem Leben da auch bewirken würde, dann red mit deinem Mann. Ja, aber ich sag mal, wenn ich jetzt ihm auch sagen würde, ich habe auch Angst, dass er jetzt denkt, dass ich irgendwann lesbisch werden werde oder dass er denkt, wenn ich einkaufen gehe, bin ich dann in Wirklichkeit bei ihr oder... Ja, ich meine, die Gefahr besteht natürlich, wenn du sagst, dass du Sehnsucht hast nach ihr, dass er natürlich alarmiert ist, ist ja klar. Vielleicht wäre es aber wirklich gut, wenn du erstmal eine Klärung reinbringen würdest zwischen dir und deiner Freundin. Vielleicht ist es ja jetzt auch Ich will es nicht runterreden, wirklich nicht. Aber vielleicht hältst du es für möglich, dass es auch vielleicht so ein, ja, so eine Schwärmerei ist? Oder ist es schon tiefer und ernster? Also ich finde das von meinem Gefühl her schon richtig tief und ernst, weil wenn ich mit meinem Mann schlafe, dann stelle ich sie mir vor. Mhm. Und ich möchte meinem Mann auch am liebsten einen Dreier vorschlagen mit ihr, weil sie haben halt schon so ein sexuelles Leben überall gehabt, dass ich ihm eigentlich einen Dreier vorschlagen könnte, aber er wird mich mit Sicherheit fragen, warum ausgerechnet mit ihr. Dann nicht, dass sie jetzt hässlich aussieht. Sie ja, sieht ja einfach hammermäßig ja super aus. Ja, also der korrekte Weg ist natürlich, wenn du deinem Mann klaren Wein einschenkst gleich, jetzt. Und nach 3 Wochen ist das okay. Als wenn du jetzt irgendwie versuchst, da... Was war das denn jetzt? Das... Simone? Mein Mann jetzt gerade gekommen, ich muss auflegen. Okay, dann legen wir jetzt mal... Das aber ist heftig, du lieber Himmel. Hoffentlich erzählt sie dem das jetzt aber nicht sofort. Mann, oh Mann, oh Mann. So, auf den Schreck geht's weiter mit Fabian. Und Fabian ist nicht alleine, sondern da ist auch Cassandra, 18 Jahre. Hallo, guten Morgen. Hi Domian, ja genau, das ist meine Freundin. Das ist deine Freundin. Können wir zu dritt sprechen oder musst du den Hörer immer hin und her reichen? Es wäre besser, wenn wir es immer hin und her reichen, weil das Handy ist ein bisschen älter. Okay, dann fangen wir erstmal mit dir an, Fabian. Ja, alles klar. Es geht um uns beide. Wir sind beide 18 Jahre alt und wollen halt im Jahr 2009, also im nächsten Monat oder auch in 2 Monaten, nach Neuseeland auswandern. Ach, guck an. Ja. Ihr wollt nach Neuseeland auswandern? Genau. Warum? Ja. Es hat ganz viel hier in Deutschland, also es liegt jetzt nicht direkt an Deutschland, aber so an den privaten Verhältnissen, das hat hier einfach nicht geklappt. Meine Schule, das ist einfach alles, weiß ich nicht, das hat keinen Boden. Und du meinst, das klappt in Neuseeland? Ja, ich denke schon. Also, warum? Alles spricht dafür. Was spricht denn dafür? Erstmal ist es die Schule, die dafür spricht. Das Schulsystem ist ein bisschen individueller als in Deutschland, was mir ziemlich viel bringen würde. Mhm. Man könnte sofort Englisch sprechen und es wird halt unterstützt. Also ich muss im Moment von Unterhalt leben und vom Kindergeld, das ist relativ wenig. Und in Neuseeland bekomme ich halt volle Unterstützung. Ich würde noch das Auslands-BAföG bekommen. Warst du denn schon mal in Neuseeland? Viele Freunde von mir waren schon da. Und das ist genau das Richtige, das kann ich schon von außen sagen. War denn die Cassandra schon mal in Neuseeland? Cassandra war auch noch nicht da, nein. Das ist aber eine heftige Entscheidung. Kann man denn ohne, du hast keine Ausbildung, du hast keinen Abschluss, du hast, ich gehe mal davon aus, auch kein großes Vermögen, keine Kohle oder ihr, kann man da nach Neuseeland auswandern? Ich glaube nicht. Also wir haben uns erstmal über alles die Gedanken gemacht, überhaupt über die Existenz, wie man das finanziert, weil wir müssen auch von irgendwas leben. Also Nebenjobs würde man immer sofort bekommen. Und wir haben halt uns so ein kleines Budget angespart durch Arbeiten, durch Sparen. Wir haben jetzt insgesamt schon 10.000 Euro. Aha. Ja, und das würde für den Anfang reichen. Also ja. Aber dennoch, man braucht ja vermutlich, also in vielen anderen Ländern ist es ja kompliziert, in ein solches Land auszuwandern. Hast du dich denn da mit der neuseeländischen Botschaft oder wer immer dafür zuständig ist, in Verbindung gesetzt, was an formalen Dingen geregelt werden muss vorher? Habe ich schon, genau. Also die würden euch aufnehmen? Ja, genau. Es gibt ja erstmal mehrere Aufnahmekriterien, die erstmal überprüfen müssen und wir würden uns erstmal für das Touristenvisum entscheiden. Ach so. Und das hält wie lange? Das hält ein Jahr. Ah ja, das heißt, das wäre so ein Auswandern auf Probe. Genau, und in diesem Jahr würden wir dann halt alles vor Ort regeln können. Ja. Das haben die meisten so gemacht. Ja. Weißt du, ich habe es ja neulich hier in der Sendung schon mal gesagt, mit dem Auswandern, das ist ja so gut und schön. Ich würde erst in ein Land auswandern, wo ich schon zumindest ein paar Mal hingereist wäre. Klar, das ist bei Neuseeland ist es einfach so schwierig, weil es so weit weg ist. Ja, natürlich, ja gut, aber dann bist du so weit weg und dann stellt ihr vielleicht da unten fest, das ist alles doch nicht so rosig, wie man euch das erzählt habt. Vielleicht gefällt euch das Land ja gar nicht so besonders gut. Also wie gesagt, wir haben bisher, man darf sich auch nicht immer darauf verlassen, was andere sagen, aber ich habe halt auch schon mit Leuten persönlich gesprochen und auch schon telefoniert, wie das Leben, wie man sich das da wirklich vorstellen kann und das würde uns für uns genau zutreffen. Wir brauchen einfach diese Ruhe einfach mal. Meine Freundin hat halt auch schon diese Stresssymptome, kann man fast sagen. Sie hat ein ziemlich ausgeprägtes Asthma und das würde natürlich dort auch durch die Luft, durch die klimatischen Verhältnisse sofort. Ja, das könnte er hier in Norderney auf Sylt auch haben. Da sind die, okay, ist die Luft auch gut. Gib mir ja doch mal deine Freundin Fabia. Wir können ja, ja gleich ja weiterreden. Ja. Hallo. Hallo Cassandra. Jetzt hab ich ja, bin ich ja ganz platt, was ihr für Pläne habt. Du bist auch noch Schülerin? Ja, ich gehe jetzt im Moment noch zur 13. hier in Gütersloh. Ach so, das heißt, du willst kurz vor dem Abitur oder willst du ja nach dem Abitur rübergehen? Nee, ich wollte jetzt schon mitgehen, weil bei mir läuft es auch nicht mehr so gut durch den ganzen Stress halt im Moment und dann... Ja, wie lange musst du noch zur Schule, bis du den Abitur hast? Ein halbes Jahr jetzt. Und wann würdest du auswandern wollen? Ja, jetzt spätestens in 2 Monaten. Hammer, Cassandra, lass es sein. Lass es sein. Was sagen, ja, deine, was sagen deine Eltern denn dazu? Die wissen das noch gar nicht. Die wissen das noch gar nicht? Wissen die Eltern von Fabian das denn? Ja. Und was sagen die? Also die Mutter unterstützt ihn. Der Vater ist auch so ein bisschen sehr dagegen. Ich hatte jetzt den Fabian gerade gar nicht gefragt. Hat er das Abitur auch noch nicht in der Tasche? Ja, so war es, nee, ne? So, auch er, noch nicht. Er hat es doch so gerade angedeutet, ja. Wie lange muss er noch? Ja, 3 Jahre. Er hat abgebrochen in der 11. Ach so. Cassandra, ich habe den Fabian da schon gefragt und ihm gesagt, ich finde das ein bisschen wahnsinnig, ein Land auszuwandern, wo das man gar nicht kennt, wo man noch nie war. Und ja, das stimmt, aber man kennt es ja aus dem Fernsehen. Ja, weißt du, ob das alles so im Fernsehen ist? Es ist, gelinde gesagt, ein bisschen naiv, was ihr da macht. Ich finde das ja super, wenn man tolle Pläne macht, wenn man noch jünger ist. Aber erstmal, dass du kurz vor deinem Abitur das hinschmeißen möchtest, um nach Neuseeland zu gehen und du weißt überhaupt nicht, welche Verhältnisse da auf dich zukommen, finde ich irrsinnig, wirklich. Ja, das stimmt schon, aber ich habe ja schon mein Fachabi und könnte da hinten schon direkt anfangen zu studieren. Ja. Oder halt eine Ausbildung anfangen. Aber was? Ja, meinst du, du kriegst da so leicht eine Ausbildung? Du hast erstmal ein Touristenvisum, kann man da eine Ausbildung, kann man da studieren? Alles komplizierte Fragen. Und von wegen Job, ja, man kann da jobben. Vielleicht, weißt du auch nicht genau, haben dir irgendwelche Leute irgendwo irgendwie mal erzählt. Was spricht denn dagegen, erstmal das Abi hier zu machen? Den ganzen Stress. Also ich komme mit meinen Eltern überhaupt nicht mehr aus. Aber ist doch nur ein halbes Jahr. Ja. Danach wirst du frei. Danach kannst du ja sagen, okay, danach riskiere ich das mal. Ich war jetzt auch schon längere Zeit für die 13, sag ich jetzt mal, den Abschluss ungefähr einen Monat nicht in der Schule. Mhm. Und habe halt da jetzt auch schon sehr viel Stoff verpasst. Das heißt, du bist gar nicht sicher, wenn du jetzt hier bleiben würdest, ob du schaffen, ja, genau, könntest. Mhm. Wie habt ihr denn 10.000 Euro angespart? Das ist eine ganze Stange Geld. Ja, ich hatte noch Sparbriefe, die ablaufen jetzt, von meiner Oma, die war so nett und hat mir die angelegt. Mhm. Und habe halt auch noch das Glück, dass ich eine Eigentumswohnung habe. Oh, na, die ist ja dann noch mehr wert als 10.000. Ja. Die hast du so ganz im Hintergrund, also im Rücken. Da könntest, ja, du irgendwann, genau, rangehen. Oder die, ja, verkaufen oder so. Mhm. Ja gut, aber das Geld ist ja nicht alles. Warum denn so eine so weite Entfernung? Es könnte ja auch irgendwas in Europa sein. Neuseeland gefällt mir so, hilft mir, würde mir auch sehr mit meinem gesundheitlichen Problem helfen. Und ich denke, die Distanz zu meinen Eltern habe ich jetzt so entschieden, dass Neuseeland da das Richtige ist. Du bist weit weg. Ja. Mhm. Also Cassandra, ich will jetzt hier nicht den Erwachsenen raushängen lassen, wirklich nicht. Wenn du jetzt ein Abi hättest und so, würde ich sagen, okay, komm, ist eine gute Erfahrung, mach mal. Aber so ist mir das ein bisschen blauäugig, was ihr euch da vorstellt. Das ist wirklich ein Sprung, sowas von ins kalte Wasser. Ihr wisst gar nicht richtig über das Land Bescheid. Gibt es denn Leute in deinem Umfeld, die du ernst nimmst, die auch sagen, nee, mach mal jetzt noch nicht? Ja, meine Freunde, aber die sind halt auch so ein bisschen auf der Seite, dass ich da bleiben soll. Was ist denn so schlimm mit deinen Eltern oder bei deinen Eltern? Ja, also erstmal akzeptieren sie Fabian überhaupt nicht. Mhm. Und ich habe halt noch 2 Geschwister, mit denen ich auch nicht mehr so gut klarkomme, weil mein Bruder ADHS hat. Ja, dann ist bei uns halt zu Hause so auch immer viel Stress und ich sag mal, ich wurde von meinen Eltern und auch von meiner Oma früher ziemlich stark unter Druck gesetzt. Also unter Druck, dass ich viel zu Hause machen musste und nicht raus durfte. Hm. Hab mich da jetzt, seit ich mit Fabian zusammen bin, so ein bisschen gegengestellt und damit komme ich dann jetzt halt überhaupt nicht zurecht. Also das hört sich so an wie, ich sag mal, noch mehr oder weniger normaler Stress zu Hause? Also es ist jetzt keine Dramatik. Also du wirst nicht geschlagen, es gab keinen Missbrauch, es gab keine Gewalt zu Hause, sowas nicht, ne? Geht. Was heißt geht? Also mein Vater trinkt. Mhm. Ach so. Und ja, früher war es halt bei uns auch immer mit Schreien und Schimpfwörtern und ach so. Also ja. Keine schöne Atmosphäre zu Hause. Nee. Wie lange bist du mit Fabian zusammen? 2 Jahre jetzt. 2 Jahre schon. Hm. Ja. Ich hatte ihn gerade auch schon gefragt, ihr habt euch jetzt so bei der Botschaft richtig kundig gemacht. Ja. Hm. Ist das Flugticket auch schon gekauft? Das ist noch nicht gekauft. Ist nicht gekauft. Aber ihr seid fest entschlossen. Ja. Werde ich euch wahrscheinlich nicht von abhalten können. Nee. Ihr wolltet das mal einfach so erzählen, ne? Dass ihr ja auswandern wollt. Ach, Cassandra, also so die Vernunft in mir sagt, Cassandra, bleib noch hier, mach das Abi. Ja. Aber wahrscheinlich hast du das 1000 Mal gehört. Ja. Und du willst es gar nicht mehr hören. Nee. Du willst es einfach hören, dass jemand dir sagt, Mensch, super, das ist mal mutig. Fangt ein neues Leben an und wenn es scheitert, dann habt ihr es halt versucht, aber ihr habt es gemacht. Eben. So, ne? Ja. Ja, dann gebe ich das auch auf und hoffe nur, dass ihr, dann bereitet aber das, was man vorbereiten kann, wirklich richtig ordentlich vor. Das auf jeden Fall. Erkundigt euch wirklich bis ins Detail und überlegt alles und seid vorsichtig und wenn es denn sein muss, dann so. Ja. Obwohl es immer noch besser wäre, wenn du Abitur gemacht hättest vorher. Aber ich wollte es nur noch mal sagen zum Schluss. Cassandra, gibst du mir den Fabian noch mal? Mach ich. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja. Ach, jetzt hat es aus Versehen aufgelegt. Nun ist der Fabian nicht mehr dran. Na, also alles Gute an Fabian. Und im Prinzip habe ich ja alles gesagt, was ich sagen wollte. Übrigens, was mich wundert, ist, dass ihr, die ihr ja nun sehr aufmerksame Medienbeobachter seid und Fernsehzuschauer und kritische Leute seid, dass ihr noch gar nicht angerufen habt zum Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Wer guckt das denn von euch? Wer traut sich denn, sich dazu zu bekennen, dass er das guckt? Alle sagen immer, ich guck das nicht, ich guck das nicht. Seltsamerweise hat es aber unglaubliche Einschaltquoten. Können wir ja vielleicht auch mal drüber reden. Ich guck's manchmal. Oder in letzter Zeit ziemlich oft sogar. Hier ist Steffi. Steffi ist 26. Guten Morgen. Hallo Domian. Steffi. Also ich gucke das Dschungelcamp wirklich nicht. Ja. Okay, gut, alles klar. Ich habe mal reingeguckt letzte Woche und ich fand das ganz furchtbar. Diese Erniedrigung vor laufender Kamera fand ich ganz furchtbar. Die armen Leute da. Ja, also nee, um die tut es mir nicht leid. Die machen das ja freiwillig. Aber dass da irgendwie der Zuschauer Gefallen dran findet, die zu erniedrigen, indem sie da irgendeine komische Dschungelprüfung machen müssen. Ja, ja, ja. So ist der Mensch, ne? Halt mal rein aus Neugier und dann guckt auch rein und denkt sich, das machen die jetzt nicht wirklich. Aber es ist doch schon ein bisschen schade ums Fernsehprogramm. Das Problem ist, glaube ich, für viele, so war es bei mir am Anfang auch, ich kannte da kaum jemanden von. Ja, ja. Ne? Mittlerweile kennt man sie, aber das sind ja so ferne Mediengestalten irgendwie. Man muss natürlich auch immense Geldprobleme haben, um dort überhaupt hinzugehen, weil ich meine, eine Medienkarriere danach ist ja fast nicht möglich. Ja, kann man nicht so sagen. Diese Renick hat das zum Beispiel sehr geschickt gemacht. Wer? Die Renick? Ja. Also aber sie ist jetzt immer noch im Theater. Also den ganz großen Durchbruch hat sie auch nicht. Ich kenne sie. Ja. Auch nicht geschafft, ne? Naja gut, aber sie steht ja schon ganz gut da. Ja, aber stand sie vorher schon. Also ich finde jetzt nicht, dass sie dadurch den großen Durchbruch geschafft hat. Sie hat eine Basis, auf der man ganz gut aufbauen kann. Ja, ja, natürlich. Ich kannte Mausi auch gar nicht. Kennst du Mausi? Ja, natürlich, aus der Klatsche. Aber du wolltest gar nicht mit mir darüber sprechen, ne? Nee. Dann sag mal, über was du sprechen möchtest. Über was ganz anderes. Ja. Und zwar gibt es ein Problem mit meinem Freund. Also es gibt mehrere Probleme, aber es gibt ein konkretes Problem, wo ich einfach mal gerne deine Meinung hören würde, wie du das einstufen würdest. Ob du das als schlimm oder weniger schlimm einstufen würdest. Okay, leg los. Ja, und zwar, wir sind seit 3 Jahren zusammen. Mhm. Wir haben seit 1,5 Jahren eine Fernbeziehung, weil er eben, also er musste nochmal in seine Heimatstadt zurück aus familiären Gründen und deswegen sind wir jetzt 800 Kilometer voneinander getrennt. 800? Ja, also ist schon eine Ecke. Das ist schon eine Ecke, ja, finde ich auch. Wir sehen uns auch nicht so häufig, also wir sehen uns so im Schnitt, würde ich mal sagen, alle 6 Wochen. Fährt man nicht am Wochenende mal eben rüber, ne? Das geht nicht. Nee. Das auch finanziell ist einfach so eine Sache. Klar. Mhm. Vor kurzem noch studiert und das ist einfach finanziell, war es auch nicht machbar. Mhm. So, aber wir haben trotzdem, also wir telefonieren eigentlich sehr oft und es war jetzt eben so gewesen, dass er so vor 2,5 Jahren, also oder vor 2 Jahren angefangen hat und gesagt hat, du kannst ja mal Telefonsex machen, wenn wir uns so wenig sehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich fand das gar nicht schlimm, weil wenn man sich schon so selten sieht, kann man sowas ja mal ausprobieren. Ja. Nur dann hat das eine ganz eigenwillige Dynamik angenommen. Dann hat es nämlich irgendwann angefangen, dass ich das machen musste. Dass er dann wirklich jeden zweiten oder dritten Tag damit um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, ja, jetzt mach mal. Das habe ich auch noch eine Zeit lang mitgemacht. Nur dann habe ich halt auch mal mit einer Freundin drüber gesprochen und habe halt gemerkt, dass es mich immer mehr belastet und ich eigentlich immer weniger Lust habe, das zu machen. Ja. Alles auch Sachen sind, die ich dann sagen soll, die mich halt gar nicht antören. Das ist halt sein Ding. Also mich macht das nicht an. Was denn zum Beispiel? Naja, er steht halt auf ganz andere sexuelle, also er steht halt auf Sex von hinten zum Beispiel und ich nicht. Ach so, dann musst du das dann so in der Fantasie ihm vorspielen und ja, das genau, auch. Genau, ich muss das halt sagen und da habe ich gedacht, okay, ich kann das ja sagen, ist ja nicht so schlimm, nur auf die Dauer fand ich es halt dann doch irgendwann bedrückend. Ja. Ja. Und wollte das dann immer weniger machen und habe dann plötzlich gemerkt, Moment, ich kann gar nicht das weniger machen, weil das total sich auf die Beziehung niederschlägt. Und es war halt dann immer so, sobald ich halt gesagt habe, ich mache das nicht, war er halt unfreundlicher zu mir und es wurde dann halt immer schlimmer. Also am ersten Tag habe ich gesagt, ich mache das heute nicht, dann war es okay. Am zweiten Tag hat er nochmal gefragt, habe ich gesagt, ich mache das nicht und dann wurde es schon so, dann war er schon kurz angebunden und dann irgendwann, so am dritten Tag war es dann so, dass er dann kaum noch geredet hat, immer nur ja, nein und kaum noch was irgendwie, also mich total anders behandelt hat, viel unfreundlicher. Und das geht bis heute so? Naja, es war dann so, es ist dann irgendwann eskaliert und ich hatte mich damals dann auch aufgrund dieser ganzen Problematik so ein bisschen in anderen verguckt und dann kam so ein Abend, wo es dann so eskaliert ist, dass ich dann geweint habe und gesagt habe, ich möchte das nicht machen. Dann hat er gesagt, naja, wenn du das nicht machst, wenn du nicht mal bereit bist, diese Kleinigkeit für die Beziehung zu investieren, dann hat die Beziehung ja gar keinen Sinn, dann bist du ja gar nicht bereit, dich auf die Beziehung einzulassen und dann sollten wir es lassen. Hab ich dann von mir getrennt und wir waren dann auch getrennt, sind dann aber nach ein paar Wochen nochmal zusammengekommen und da hat er auch gesagt, er hat das eingesehen und es ist natürlich vollkommener Quatsch. Es war dann auch besser geworden, dann irgendwann hat es halt wieder angefangen und dann ist es wieder immer mehr geworden. Und es ist jetzt halt immer, es ist immer wieder dieselbe Problematik, sobald ich das nicht mache, gibt die Beziehung direkt. Und wenn ihr euch dann seht, habt ihr denn dann noch Sex miteinander oder ist es... Ja, wir haben schon noch Sex miteinander, nur ich war eigentlich immer ein sehr offener Typ. Also ich habe das immer sehr unkompliziert gesehen, ich habe eigentlich nie Probleme mit Sex gehabt, ja. Mir hat Sex immer Spaß gemacht. Ja. Aber jetzt merke ich halt, dadurch, dass es halt bei mir auch mit so vielen negativen Intentionen verbunden ist, ich eigentlich gar keine Lust mehr darauf habe. Auch immer, also ich habe wirklich schon Brechreiz, wenn ich das machen muss und wenn ich das sagen muss. Ich möchte es einfach nicht. Gab es denn in der letzten Zeit überhaupt dann nochmal Telefonsex? Bitte? Gab es denn in der letzten Zeit überhaupt nochmal Telefonsex? Also vor 10 Tagen habe ich gesagt, ich mache es jetzt nicht mehr. Ja, weil du hast überhaupt keinen Bock mehr drauf. Nee, ich habe gesagt, ich möchte es nicht und ich habe jetzt auch nicht gesagt, ich mache es nicht mehr, ich habe nur gesagt, ich möchte es nicht. Und seither ist auch wirklich relativ Eiszeit. Und ja. Also da finde ich, da ist die Einschätzung oder meine Einschätzung ganz, ganz schnell und einfach gesagt, Steffi. Du hast natürlich recht. Ja. Ja, aber klar, was gibt's da zu reden? Ja, wenn du da keinen Bock drauf hast, ja. Dann hast du keinen Bock drauf, da muss man gar nicht diskutieren. Und vor allen Dingen, wenn ich vermute ja auch, es liegt eine Art und Weise, wenn er dich da nicht in eine Richtung gedrängt hätte, die dir gar nicht so zusagt, hättest du es ja vielleicht auch noch eine Weile, oder würdest du es vielleicht sogar noch weitermachen, oder? Wenn nicht so ein Druck dahinter wäre, wenn es so eine Sache wäre, wenn man Lust hat, macht man das, aber ich habe ja das Gefühl, ich muss es machen, sonst ich habe das Gefühl, wenn ich es nicht mache, verliere ich ihn. Ist der denn so im realen Leben auch so fordernd? Nein, ja, er ist schon dominant, aber er ist auch nicht so sexbesessen oder so, das ist es eigentlich nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es wirklich um den Sex geht. Ich habe das Gefühl, dass es darum geht, mich im Griff zu haben und diese Erniedrigung. Ich habe das Gefühl, dass das dahinter steht, weil ich habe eine bessere Ausbildung als er, ich bin auch ziemlich straight und ziemlich ehrgeizig und er hat dann ein Problem mit, dass ich einfach da ein Stück weit besser vorankomme als er und ich habe das Gefühl, dass er das damit so ein bisschen kompensiert, ohne dass ihm das bewusst ist. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich schon eine gute Analyse, die du da hinlegst. Die Tatsache, dass es einmal schon unterbrochen war, dass eure Beziehung einmal unterbrochen war wegen dieser Sache, sollte für ihn ja ein absoluter Warnschuss sein. Ja. Das ist ihm auch klar, ne, dass das der Grund war. Ja, ja. Aber ich sag dann auch, ich habe auch zu ihm gesagt, vor 10 Tagen habe ich gesagt, du, pass auf, ich mach das jetzt, aber ich mach das dann nur, um dich nicht zu verlieren. Und du solltest wissen, dass das eine Art von sexueller Nötigung ist und dass mich das anwidert. So, und dann war seine Antwort darauf? Nein, dann hat er gesagt, ich würde jetzt extra versuchen, das auf die emotionale Schiene zu machen, um ihn zu manipulieren, damit er das nicht mehr macht. Nein, das sind alberne Spielchen. Ja. Ich finde, du hast absolut das Recht dazu, das nicht mitzumachen. Warum? Natürlich, also, da müssen wir gar nicht, wirklich nicht drüber diskutieren. Die Frage ist jetzt nur, welche Auswirkungen das jetzt wirklich auf eure Beziehung hat. Ja, die erste Auswirkung ist halt einfach, dass ich kaum noch Lust auf Sex mit ihm habe. Wann werdet ihr euch denn das nächste Mal real sehen? Ja, das ist noch nicht ganz klar, in 3-4 Wochen. 3-4 Wochen. Und am Telefon ist im Moment Eiszeit, ne? Ja, er ist total abweisend zu mir und er sagt auch immer, er hat das Gefühl, er ist das 5. Rad am Wagen und ich kümmere mich nicht genug um ihn. Ach so, gut. Erst seither. Ich vermute ja, du hast es ja schon gerade angedeutet, dass das viel umfangreicher ist, das Problem, genau, als nur in Anführungszeichen diese Sexgeschichte. Genau, ich glaube, dass das nur ein Ausdruck dafür ist. Die Frage ist nur, das kann er sich dann noch in ganz anderen Dingen äußern, wenn wir erst mal zusammen wohnen oder so. Ja, aber die Grundfrage ist auch, es müsste eigentlich klar darüber gesprochen werden, was er kritisiert, warum er sich unwohl fühlt. Das müsste eigentlich alles mal auf den Tisch gelegt werden. Ja. Ne? Der scheint ja irgendwie dann schon, wie du es auch gerade beschrieben hast, unzufrieden zu sein, er versucht das zu kompensieren und so weiter. Also ist mit der Beziehung grundsätzlich was nicht in Ordnung. Frage ist jetzt nur, wie kann man das, wo man 800 Kilometer entfernt wohnt, da kann man ja schlecht zu einer Beziehungsberatungsstelle gehen oder sowas. Ja. Wie kriegt man das hin? Das heißt, ihr beiden müsst versuchen, mit Disziplin ein aufrichtiges Gespräch zu führen, wenn er dann wieder hier ist. Aber ich denke, er kann mir auch nicht sagen, woran es liegt. Ich denke nicht, dass ihm das bewusst ist. Er selbst spielt es ja auch total runter. Dann frag ihn. Aber dann, vielleicht ist es ja da. Du hast recht, vielleicht ist es ihm auch gar nicht so bewusst. Nee, also ich habe nicht das Gefühl, Wie auch immer, diese Sexnummer, finde ich, solltest du wirklich denn nicht mehr machen, überhaupt nicht mehr machen. Die Frage ist, ob ist der ein Typ, der zu einer Beratung ginge? Nee, auch nicht. Also ich war schon bei der Psychologin und er fand das immer Quatsch. Ja, also gut, da muss der junge Mann halt irgendwie damit zurechtkommen, wenn du klare Entscheidungen triffst. Und wenn er nicht den Mund aufmacht und den Mund aufmachen kann, dann ist er selbst schuld. Ja. Also du musst nochmal versuchen, ganz offen mit dem zu reden, was los ist, was er zu kritisieren hat, warum er sich unwohl fühlt. Aber er sagt ja, er fühlt sich nicht unwohl. Er sagt halt, das ist nur eine Kleinigkeit, die ich ja für ihn machen könnte und dass es ja nicht zu viel verlangt wäre, wenn ich die 5 Minuten ihm doch, das zuliebe doch, machen würde. Doch, das ist zu viel verlangt. Das ist zu viel verlangt. Dann soll er dir erklären, warum er dann sickig darauf reagiert. Ich finde, das ist doch das Normalste in der Welt, wenn man in einer Liebesbeziehung ist und der andere sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann achtet und respektiert man das doch. Ja. Ich fand es halt ganz schlimm, dass es einmal war, ich habe wirklich geweint und er ist wirklich dann trotzdem noch gekommen. Das fand ich halt ganz schlimm. Ja, der hat Spaß daran, der hat Spaß an der Demütigung und an der Machtausübung auch. Ja, scheinbar ist ihm das nicht wirklich bewusst, aber scheinbar ist es wirklich diese Macht. Leg's ihm mal so hin, sag's ihm mal so. Sag ich ihm ja. Und er sagt, er ist absoluter Quatsch. Ja. Und er spielt das halt total runter. Er sagt ja, das ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit und dass ich ja halt total hysterisch bin, dass ich darauf so überreagiere. Und so, dass ich das total überbewerte und dass das ja zeigen würde, dass mir die Beziehung nicht so wichtig wäre, wenn ich nicht mal bereit bin, so eine Kleinigkeit ihm zuliebe zu machen. Ja, das ist natürlich alles Quatsch. Das ist völliger Unsinn. Ihr müsst reden. Wenn ihr nicht reden könnt, dann sehe ich keine großen Chancen mehr für euch, wenn sich das jetzt so verbissen hat. Also du meinst, dass ich nicht überreagiere, wenn ich jetzt sage, ich möchte es nicht mehr machen? Nein, überhaupt nicht. Ich finde, du hast vollkommen recht. Mach es nicht. Ja. Finde ich ganz, ganz klar, ganz eindeutig. So, und als Weitere musst du sehen, ob es im Gespräch möglich ist zu klären. Und wenn nicht, dann... Und wenn er sich nicht helfen lassen will oder er keine dritte Person dazuziehen will, dann weiß ich... Aber du schätzt es auch so ein, dass wenn man ein solches Problem längerfristig in einer Beziehung hat, dass das dann zu stärkeren Störungen auch führen kann. Also dass es jetzt auch zum Beispiel sein kann, dass ich dann irgendwann wirklich gar keine Lust mehr auf Sex habe. Ja, klar. Und ja, teilweise klar. So ist. Ja. Okay. Steffi, das war's, ne? Das war's, ja. Alles Gute. Deine Sendung ist super, viel Spaß und viel Glück noch. Ne? Dankeschön, der Rest von dir. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere... Telefonnummer, die kostenfreie Nummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Oder mailt uns domian@wdr.de, wenn ihr mailt, eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben. Und, wenn ihr Lust habt, www.nachtlager.de anklicken. Das ist die Fan-Homepage von Domian und die hat eine tolle Erneuerung bekommen. Man sagt Relaunch dazu. Und das guckt euch mal an. Nachtlager.de. Weiter geht es mit dem Oliver. Oliver ist 36. Oliver, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Du klingst aber weit weg. Ja, so weit bin ich nicht. Ich komme aus Düsseldorf. Nee, das ist um die Ecke. Ja, ist richtig. Oliver, was geht's? Ja, meine Frau hat mich für eine Frau verlassen. Deine Frau hat dich für eine Frau verlassen? Ja, das ist richtig. So wie gerade am Anfang Simone erzählt hat, dass sie... Bitte? Ich sag, wie am Anfang gerade Simone erzählt hat, dass sie mit ihrer besten Freundin... Ja, so ungefähr. Sie muss wohl eine Arbeitskollegin, die ihn gelernt haben, von 23 Jahren und... Wie lange warst du mit deiner Partnerin zusammen? 16 Jahre. 16 Jahre? 16 Jahre. Kinder? Nein, keine, nur ein Hund. 16 Jahre, wann ist das passiert? Oh, im November. Letzten Jahres? Jawohl. Und hatte sie vorher irgendwelche lesbischen Erfahrungen schon? Gar nicht, überhaupt gar nichts. Gar nicht, überhaupt das heißt, das hat dich wirklich wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen? Richtig, genau. War denn die Beziehung eigentlich in Ordnung und gut vorher? Ja, ich gehe eigentlich mal davon aus, dass sie in Ordnung gewesen ist. Bis auf ein kleines Tief, was ich halt hatte, während meiner Ausbildung im Studium. Sonst eigentlich war sie im Grunde in Ordnung gewesen. Also man hat keine Anzeichen geführt darauf hin, dass man eventuell unzufrieden gewesen wäre oder sonst irgendwelches. Aber wahrscheinlich war sie unzufrieden, sonst wäre es gar nicht dazu gekommen. Aber sie hat es nicht gezeigt oder nicht gesagt. Du, das weiß ich nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Also gesagt hat sie nichts? Nein, gar nichts. Mhm. Wie, ist sie auch so alt wie du? Ja, 34. 34, also dann seid ihr sehr jung zusammengekommen? Also richtig, relativ genau. Jung. Genau, sie 17, ich war 20 damals. Und die ganze Zeit seid ihr euch treu geblieben? Richtig, genau. Ja. Erzähl mal, wie fing das an? Wie hat sie es dir gebeichtet oder hast du es irgendwie erfahren? Nein, gar nichts, überhaupt gar nichts. Ich war gerade bei meinen Eltern zu Besuch in Ungarn gewesen. In Ungarn? In Ungarn, mhm. Richtig, genau. Also meine Frau ist Ungarin, ich bin Halbungare, mhm. Mütterlicherseits. Ich hatte da gerade beim Bauprojekt von meinen Eltern geholfen, mhm. Habe dann eigentlich durch Zufall mitbekommen, dass das gemeinschaftliche Konto auf einmal gesperrt gewesen ist. Habe am Vorabend von ihr erfahren, dass ich mir mal Gedanken über unsere Zukunft eigentlich machen sollte. Habe ihr natürlich mitgeteilt, dass das am Telefon über 1200 Kilometer etwas schwierig wäre. Lass mich mal eben fragen, sie hat das gemeinsame Konto gesperrt, während du in Ungarn warst. Richtig. Aber da musst du doch schon, das hast du von da unten mitbekommen, dass das gesperrt war. Richtig, genau. Ich habe eigentlich. Aber da müssen doch alle Warnglocken schon geklingelt haben bei dir. Warst du nicht extrem erstaunt? Und ja, natürlich, selbstverständlich. Da ruft man doch sofort an und sagt, hey, was ist denn das? Was ist richtig los? Richtig, genau. Es wurde eigentlich unterbrochen, wurde auf den Abend verschoben. Sie selbst arbeitet beim Discounter als Filialleiterin. Ja. Ja, man hat dann halt natürlich das Gespräch gesucht, hat dieses erst am späten Abend bekommen, so wie es eigentlich bei uns durchweg immer üblich gewesen ist, wenn man halt mal kurzzeitig weg gewesen ist. Und dann hat sie was gesagt? Tja, es wird mich im Grunde nichts angehen, wir könnten das heute Abend besprechen. Und am Abend wurde mir halt im Grunde nur mitgeteilt, dass sie halt diesen Schritt gegangen wäre. Durch einen guten Bekannten und durch sie habe ich eigentlich nur erfahren, dass es angeblich ein sogenanntes Schienbeintreten sein sollte, dass ich endlich mal aufwache aus meiner Lethargie. Moment, welchen Schritt ist sie gegangen? Ja, dass sie halt das Konto gesperrt hat. Ja. Dass ich endlich aufwachen sollte aus meiner Lethargie, dass ich im Grunde kein sogenannter Dauerstudent werden sollte. Aha, also da haben wir schon eine große Unzufriedenheit, die daraus zu hören ist. Ja, ist richtig. Nur man muss auch dazu sagen, dass ich zwei Tage später dann nach Düsseldorf gefahren bin. Ich im Grunde das erste Mal mit ihr am Sonntag dann, sprich am Samstag kam ich am 16. nach Hause, am Sonntag im Grunde erst mit ihr sprechen konnte, weil sie halt nicht zu Hause übernachtet hatte. Hm. Mir im Grunde aufgetischt worden wäre, was ich doch für ein großer Loser wäre, was ich doch für ein großer... Bist du ein Loser? Nee, glaube ich kaum. Bist du Student immer noch? Ja, zurzeit ja. Wie lange studierst du schon? 8 Jahre. Bisschen lange, ne? Ja, eigentlich recht lange. Was studierst du denn? Zahnmedizin. Ja. Und von was lebst du? 400 Euro Job nebenbei. Und sie hat aber sehr viel Geld reingeholt in ihrem Job? Ja, von den 16 Jahren hat sie 6 Jahre lang Geld reingeholt. Warum studierst du so lange? Das hat eigentlich eine Begründung darin, dass ich einfach eine Problematik mit einem Professor hatte, welches man rechtlich leider auseinandersetzen musste. Dieses dann im Grunde auch geklappt hatte, nur halt eben im Juli halt eine neue Pleite halt wieder kam. Naja, okay. Recht ist halt Recht, aber Recht bekommen ist wiederum eine andere Sache. Sie? Wann hat sie dir das gestanden dann, nachdem du aus Ungarn zurückgekommen warst? Dauerte das noch lange, bis sie es dir gesagt hatte mit der Freundin? Nein, sie hat es mir überhaupt gar nicht mitgeteilt. Es hat 2,5 Wochen gedauert, bis ich selbst dahinter gekommen bin. Wie? Durch Bekannte. Die haben es dir erzählt? Richtig, genau. Und dann hast du sie damit konfrontiert? Richtig, genau. Und dann hat sie es direkt zugegeben? Nein, überhaupt gar nicht. Sie hat genau das Gegenteil, um Gottes Willen. Das ist auch Schwachsinn und ich bin auch keine Lesbe geworden. Und das hat nur mit dir zu tun, nur dadurch, dass ich halt solche Einzelheiten wusste, wo ich sie mit dann zum Schluss konfrontiert habe. Wann hat sie es denn dann endgültig eingestanden? 3 Tage später. Ah ja. Und da war die Sache klar. Lief denn schon eine ganze Weile was zwischen ihr und der Frau? Nein, angeblich vom 7. auf den 8. an. Aber man weiß es nicht so genau. Es kann auch sein, dass er dich belogen hat. Nein, ich glaube nicht. Nein. Dafür sind die Informationen einfach zu definitiv. Und nachdem das dann raus war, wie lange hat es gedauert, bis ihr euch getrennt habt? Oh, ich gehe mal davon aus, von Anfang an. Sie hat im Grunde seit dem 16. nicht mehr hier im ehelichen Haus übernachtet. Hm. Und wie ist dein Kontakt heute zu ihr? Ja, absolut abgekühlt. Seht ihr euch überhaupt noch oder sprecht ihr miteinander? Nein, eigentlich nur noch über die Materie wird unterhalten. Über was? Über die Materie, also sprich über das Ablaufen der Trennung, wie hoch das Trennungsunterhalt sein soll, wie der Haushalt im Grunde aufgelöst werden soll. Und sie lebt mit der Frau zusammen im Moment? Ja. Ja. Das ist richtig. Und nun? Tja, keine Ahnung. Wie fühlst du dich? Tja, wie soll man sagen, beschissen. Liebeskummer? Liebesschmerz? Ja, selbstverständlich. Oder verletzte Eitelkeit? Nein, überhaupt gar nicht. Liebst du die Frau noch? Ja, sehr. Du würdest sie sofort zurücknehmen? Ja, sofort. Keine Chance? Ich weiß es nicht. Hängt ja nicht von mir ab. Nee, aber du kannst es auch einschätzen. So wie die Stimmung so ist. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, wenn es stimmt, was ich vom Bekannten- und Freundeskreis von ihr gehört habe. Naja, der ist halt zurzeit nicht mehr vorhanden, weil er halt komplett abgebrochen worden ist. Hm. Sie schwebt in einer rosaroten Welt. Die weiß gar nicht, glaube ich, gar nicht, wie es tatsächlich um sie aussieht. Sagen immer die Verlassenen. Tja, aber... Das heißt, die wird alles andere im Herzen haben, aber nicht mehr dich. Das ist selbstverständlich, sehr wahrscheinlich. Glaubst du, dass sie jetzt komplett lesbisch geworden ist? Nein. Nee. Glaube ich nicht. Habt ihr denn in der letzten Zeit, also bevor das kam, noch miteinander geschlafen? Ja, haben wir. Das schon. Ja, haben wir. Gut? Ich gehe auch so ein bisschen davon aus, dass du das alles ein bisschen schön färbst und dass du auch nicht so einen offenen, so einen scharfen Blick auf der Beziehung hattest. Nein, eigentlich nicht. Die Anzeichen. Da muss ich ja was zusammengebraut haben. Wenn die mir schon sagt, dass sie dir Trägheit vorwirft, ja? Dann heißt das doch, dass ihr wahrscheinlich viele Auseinandersetzungen darüber hattet. Nein, gerade nicht. Das war ja gerade die Problematik, dass im Grunde gerade eine Familienplanung am Laufen gewesen ist. Sie hatte im Grunde die sogenannte Pille vor einem knappen Jahr abgesetzt. Man hat es halt beim Geschlechtsverkehr gemerkt, dass halt überhaupt gar keine Verhütung von ihrer Seite her mehr überhaupt da sein sollte. Man aber gleichzeitig natürlich irgendwo als Mann dann irgendwie die Verantwortung für die Familie, also für die Familie halt, für unsere zwei Personen und für unseren Hund halt, irgendwo versucht hat zu übernehmen, aber man ist halt irgendwie nicht diesen bestimmten Schritt halt gegangen. Wo ist denn eigentlich der Hund im Moment? Der ist bei mir. Der ist bei dir? Der ist bei mir, ja, der wird total links liegen gelassen. Obwohl sie auch einen engen Kontakt zu dem Hund hatte? Sehr eng. Also du bist ein Verlassener nach 16 Jahren. Ja, ist richtig. Das ist immer eine üble Zeit. Das ist immer ganz schlimm und da gibt es irgendwie gar kein Rezept, wie man da klug rauskommen soll. Im Moment, so wie du es mir geschildert hast, klingt es nicht gut. Mhm. Und das Allerbeste ist, glaube ich, sich gar nicht groß hineinzusteigern, ach, das könnte ja nochmal was werden oder weiß ich was, sondern am besten auf Distanz gehen. Ja. Sehen, dass man in Würde die Sache im Moment, die Formalien abwickelt, dass ja kein Rosenkrieg anzettelt. Mhm. Die Gefahr besteht ja immer, wenn man zornig ist und wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dass man dann auch sickig wird und... Mhm. Man versucht sein Bestes, man versucht hintenrum im Grunde irgendwo noch das Ruder so zu führen, dass man halt in keine Pleite reingerät, nur halt eben, es ist halt vorprogrammiert. Es ist halt einfach im Unternehmen selbst, ob es jetzt akzeptiert wird oder nicht, dass sie eine lesbische Beziehung führt oder halt eine gleichgeschlechtliche, ich weiß es nicht, aber so wie die Anzeichen sind, sind sie ja leider nicht so und man kann einfach nichts unternehmen, man ist einfach hilflos. Welche Anzeichen sind nicht so? Ja, dass die Anzeichen der Akzeptanz im Grunde da wären. Ja, das sollte dich auch nicht beschäftigen. Das ist nicht deine Frage und dein Problem. Das muss sie schon. Es ist eine Arbeitskollegin. Ja, es ist eine Arbeitskollegin. Ja, aber das ist auch immer so. Dann beschäftigt man sich dann mit solchen Fragen. Das geht dir überhaupt nichts an. Ob das akzeptiert ist in der Firma oder nicht, weißt du? Aber ich verstehe das, wie du... Ja, ich sag mal so, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Grunde stolz drauf bin, auf meine Frau, dass sie überhaupt so ehrlich mit diesem Themengebiet da umgehen kann. Nur halt eben das Einzige, was mich halt in dieser Situation eigentlich hauptsächlich interessiert, ist einfach die finanzielle Lage. dass es halt irgendwo recht normal ohne halt diesen sogenannten Rosenkrieg im Grunde abgewickelt werden könnte. Ja. Das ist einfach die Problematik. Und da versucht man halt irgendwie das Ganze so hinzubekommen, aber... Ja, das würde ich dir auch wirklich dringend raten, auch für ganz später, dass du, wenn du auf diese Zeit zurückschaust, dass du sagst, okay, das war hart, das hat mich getroffen und mich sehr verletzt, aber ich bin damit mit erhobenem Haupt rausgegangen und habe nicht mit Schlamm geworfen. Das ist immer das Allerübelste, was man machen kann. Ja, richtig. Man versucht es halt, aber man kriegt es leider nicht hin. Ja, man muss das hinkriegen. Die Gegenseite gerade dieses halt umgekehrt versteht, beziehungsweise. Ja, ja. Und versuchen abzulenken. Ablenkung ist natürlich auch immer das Beste. So banal das klingt, aber mach mit Freunden was, geh viel aus, unternimm was und so weiter. Ja, die Hauptproblematik ist einfach, dass man einfach hier in Deutschland einfach nichts findet. Man findet keine Unterstützung. Für diese Männer, die halt gerade in solchen Situationen sind, gibt es einfach keine Anlaufstellen. Naja, das ist, glaube ich, nur kein deutsches Problem. Männer werden auf der ganzen Welt verlassen und... Ja, lieber Oliver, du musst jetzt durch. Ja, haben wir alle erlebt, schon bitter erlebt. Jeder von uns trägt die Narben. Das ist halt. Es geht aber, glaube ich, nicht nur um das einzelne Verlassenwerden einer einfachen Trennung, sondern es ist natürlich schon etwas komplizierter, wenn da halt eben eine Frau dahinter steckt. Ja, das tut ja vielleicht noch ein bisschen mehr weh, aber letztendlich ist es, du bist verlassen. Verlassen ist verlassen. Mhm. Lieber Oliver. Ja. Komm gut durch die nächste Zeit und versuch wirklich keine schäbigen Sachen zu machen. Das wäre sehr richtig und sehr gut. Ja, viel Glück wünsche ich dir. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Hier ist Irene. Irene ist 64. Hallo Irene. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, das geht jetzt um das Dschungelcamp. Guck mal an, unsere Irene. Die guckt das Dschungelcamp. Ja. Du bist mit ja gar nicht mehr mit Begeisterung über so viel Schwachsinn. Guckst du das immer? Ja. Du bist ja gar nicht mehr die Zielgruppe für diese bösen privaten Sender. Da ist man ja ab 49 gar nicht mehr relevant. Naja, älter bin ich ja eigentlich auch. Stimmt, im Prinzip bist du ja gefühlte 44 so ungefähr. Ja, doch. Also ich werde auch immer, also ich freue mich dann immer. Gestern wurde ich erst wieder auf 54 geschätzt, siehst Anfang du. 50. 54. Du klingst auch so jung. Ja. Ja, wirklich, ja. Es ist einfach so. Ne? Aber ich habe Enkelkinder, ich bin immer die Mutter. Du guckst dir immer diese Sache an. Genau. Warum? Ja. Und also diesmal finde ich das ja absolut der Oberhammer. Diese Leute, die da jetzt sind. Kanntest du die denn alle vorher? Die kenne ich alle. Ehrlich, du kanntest die? Ich kannte Ingrid van Bergen. Ja. Ne, die früher da im Gefängnis und ihren Mann erschossen. Ja, Bergen ist ja ein Begriff. Ja. War ja mal eine tolle Schauspielerin. So, wen kannte ich denn jetzt noch? Mausi kannte ich nicht, diese Gummi. Von Mörtel? Nee, die kann ich auch nicht. Der macht doch immer den Wiener und Opernball. Da ist ja. er doch immer. Und mittlerweile weiß ich das natürlich auch schon alles, ja, ja. Ach so. Diesen Norbert Schramm, ja, so ganz verschwommen hatte ich den noch in Erinnerung. Dann Schlittschuhläufer. Nico Schwanz, den habe ich bei Stefan Rathmann gesehen in der Sendung. Ja, und aber die kannte man auch so. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass der noch existiert irgendwie. Ja. Und Michael, den kannte ich auch nicht, weil ich... Den kenne ich nicht, weil ich diese Serien nicht sehe. Also alles diese komischen Serien da... Serien-Schauspiel. Und so, die gucke ich mir überhaupt nicht an. Und das... Also daher kannte ich ihn auch gar nicht. Das Lotte kanntest du auch nicht? Doch, natürlich. Lorenzo kennt man. Von hier, Deutschland sucht den Superstar. Genau, ja. Wer ist dir denn der Sympathischste? Die Ingrid van Bergen. Die Ingrid van Bergen? Ja. Das ruppige Huhn? Ja. Ja. Also, weil die einfach auch sagt, nun machen wir uns doch mal hier nichts vor, sagte sie das vorgestern. Mhm. Jeder tut hier so, als ob er sich hier beweisen will und letztendlich sind wir des Geldes wegen hier. So ist es ja auch. Ja, natürlich so sind ja. sie das Geld. Die haben doch alle kein Geld. Ich glaube, die sind doch alle pleite. Ich glaube, das ist so, ne? Ja. Ja. Die haben alle kein Geld. Der Kaufmann, der hat kein Geld. Das hat er ja, sagt er ja auch selbst. Den finde ich eigentlich nur so ganz nett. Der liegt immer so schön faul und fett da in seiner Matte. Denke ich auch, so ein ganz, ganz knuffiger Typ. Ja, sonst hätte er da vielleicht noch einen Herzinfarkt oder was. Das ist einfach für ihn, finde ich. Kanntest du denn Peter Bond vorher? Natürlich, vom Glücksrad. Ich kannte den auch nicht. Ich dachte, er wäre Pornodarsteller gewesen. Ja, aber vor dem Glücksrad. Ach so. Also, das ist ja lange, lange Jahre. Das ist die Karriere. Pornodarsteller, Glücksrad und dann Dschungelcamp. Nein. Er ist vorher, bevor er zum Glücksrad kam, war er mal Pornodarsteller. Den finde ich ja absonderlich. Na, der ist ja, ich weiß gar sagen, zum Kotzen. Ja, der ist so albern aufgekratzt und so. Also, ich glaube, deshalb wählen die Leute auch ständig, dass er diese Dschungelprüfung machen soll. Genau, ne? Nur er merkt es ja gar nicht. Er merkt überhaupt nicht. Er hört ja den Schuss nicht mehr. Er findet sich ja ganz toll. Ja. Und er sagt ja auch immer, er hat draußen im Lande so viele Fans. Ja. Und das meint er ernst. Der sagt das nicht selbst ironisch. Ja. Der hat Halluzinationen, seitdem er da. Aber der ist wohl so gestrickt, glaube ich. Ich denke, der ist so gestrickt. Der ist sowas von überheblich. Ich möchte ihm nie begegnen. Nee, den muss man nicht unbedingt kennen. Lass uns über Frau Siegel sprechen. Wie heißt die? Julia Siegel? Julia Siegel. Das ist ja so ein bisschen komisch, aber sie heißt ja Julia. Lass uns über sie sprechen. Ne? Wie findest du die? Ich denke, auch irgendwie falsch und viel gespielt. Ich glaube, viel gespielt auch. Das ist so ein verwöhntes... Das ist nichts Ehrliches. Das ist so ein richtig verwöhntes Millionärskind. Ne? Der Vater ist ja schweinereich. Das ist ja Ralf Siegel. Der so reich ist? Der ist so unfassbar reich. Was meinst du, wenn du so lange im Musikgeschäft warst und so viele Hits geschrieben, komponiert hast? Der kann vor Geld nicht gehen. So. Und ich glaube, so ist sie auch aufgewachsen in so einer Luxus-rosaroten Welt. Ja, mit Sicherheit. Nee, aber bringt ja selbst auch nichts auf die Beine. Nee. Nun hat sie ja noch schnell im Playboy diese ganz tollen Bilder da gemacht. Ja. Ne? Das machen sie dann ja immer noch schnell mal vorher. Aber die ist, manchmal denke ich, ach Gott, ja, da ist dann so ein Ansatz, wo man denkt, ach, na ja, ist doch ganz vernünftig, aber ist auch schon sehr überheblich. Obwohl, es werden ja immer Leute denn interviewt, die sie kennen und die sagen immer, ach, die ist ja ganz toll. Ach so, naja, vielleicht auf Abstand, ne? Ja, ich man spricht da auch viel von Zickenkrieg zwischen ihr und dieser anderen dann. Bundestambo. Ja, ja. sag mal, diese Mausi, die ist ja nun auch ganz speziell. Die ist aber da auch nicht mehr mit dem zusammen, ne? Mit dem in Österreich. Die ist geschieden von dem. Die ist von dem geschieden, ah ja. Die ist von dem geschieden, ja, ja. Ich fand es ja sehr lustig, vor 3 Tagen, als er eine große Ansprache gehalten hat und sich als Österreicherin diskriminiert fühlte, ne? Genau. Aber denn im Gegenzug ja wieder dann über diesen Putin. Also den Witz habe ich bis heute nicht begriffen. Genau, dass sie Herrn Putin... Kannst du mir den mal erklären? Genau, nee, ich habe das auch nicht verstanden. Gut, ich habe gedacht, bist du jetzt so ein bisschen schon, hast du auch schon ein, zwei Mal... Aber ich glaube, die Reaktion war auch schon, dass die Russen den Österreichern das Gas abgedreht haben, ne? Wahrscheinlich deshalb. Meinst du das? Ja, ich glaube, die Österreicher hatten eine Weile auch kein Gas. Nee, das heute, kann ich mir nicht vorstellen. Irene, heute habe ich mir Folgendes überlegt. Heute kam der Tierschützer in mir hoch. Ja? Heute habe ich wirklich gedacht, ganz im Ernst, weißt du, was meine Mama mir früher beigebracht hat? Und das rechne ich ihr hoch an. Die hat immer zu mir gesagt, oder als wir klein waren, quäle kein Tier zum Scherz, denn es spürt... Wie du den Schmerz. So. Mhm. Aber was machen die denn? Auch wenn es nur Insekten sind. Aber es sind manchmal auch Ratten oder es sind Frösche da. Sind alles lebende Tiere. Ja, es sind alle. Und es werden Tiere verletzt, es werden Tiere getötet. Das ist auch nicht in Ordnung, finde ich. Also das ist ein ernster Aspekt. Ja, wenn man es so betrachtet, ja. Wiederum fand ich ja diese Ratte, weißt du, die sie da in der Hand hatten. Hm. Das war doch eine zahme Ratte, das war doch keine Ratte. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Nee, das nicht. Aber dieses Töten und Zerquetschen und Runterschlucken und alles nur so aus Spaß. Ja, also wenn man das dann so beguckt, dann magst du schon recht haben, ne? Dass das natürlich auch... irgendwie. Was glaubst aber du denn? Das sind Leute, da kann man nur sagen, mein lieber Herr Gesangverein. Wie jämmerlich, wenn man so weit gesunken ist, dass man dort mitmacht. Ja. Finde ich, ja. Ja, finde ich schon. Ja. Ja. Also diesmal haben sie aber wirklich die Creme de la Creme und das Meer geholt. Ja, wer macht es denn sonst auch mit, ne? Ja, die wirklich gut im Geschäft sind. Die machen das nicht. Das ist ja nur geschäftsschädigend. Ja. Das können die ja gar nicht machen. Es gab wohl sehr lange Verhandlungen mit Wie heißt der jetzt? Die Essenbergs, wie wollten da ja heißen. Ja, das wäre natürlich wunderbar gewesen. Da hätten wir einen großen Spaß gehabt. Nein, wie heißt denn unser wunderbarer Sänger Ein Bett im Kornfeld? Ach, Jürgen Drews. Jürgen Drews. Jürgen Drews war wohl auch in den Verhandlungen. Dahin, ne? Ja, aber da ist es gescheitert an den Honorar. Der ist natürlich clever und der wollte so richtig Kohle daraus ziehen, was auch richtig ist. Und das haben die dann nicht mitgemacht. So, du bist die Fachfrau. Wer wird da gewinnen? Wer wird dieses Jahr Dschungelkönig? Also, es würde mich nicht überraschen, wenn Ingrid von Bergen Dschungelkönigin werden würde. Nee, also ich denke, als allererste fliegt Peter Bond. Ja, das ist. Dann wird er die Welt nicht mehr verstehen, ne? Ja. Dann würde er die Welt nicht mehr verstehen. Dann denkt er, das kann nicht sein, ne? Aber ich glaube auch, dass er als erstes rausfliegen wird. Ja, das ist ja einfach nur. Ja. Ne? Also ja, der ist ja. Der über. Ist weißt ja, du, übrigens, was mich auch wundert. Die Lotte, wie heißt sie eigentlich richtig? L'Oreal? Die Transsexuelle. L'Oreal, eigentlich heißt er Lorenzo. Genau. Ich finde den oder sie, muss man sagen, relativ zurückhaltend. Ja. Ich hatte mir gedacht, das wird hysterischer, kreischiger, aber es ist ja ganz okay eigentlich, ne? Also ich finde sie okay. Ja, ich absolut. Absolut okay. Sie ist authentisch, finde ich. Ja. Sie steht zu dem, auch dass sie eben ja noch unten Mann ist. Und auch sagt, sie will sich das jetzt nicht wegbinden da und die finden das auch in Ordnung alles. Ja. Also das finde ich, die Größe soll man erstmal haben. Ja, und das wir haben uns alle Sorgen gemacht. Sie ist ja im Dezember noch operiert worden an 7000 Stellen am Körper. Und ja, die ist, und das erzählt sie ja auch alles. Ne? Genau. Sie ist ja auch irgendwie naiv. Ich finde, die ist einfach nur zum Knuddeln. Gibt es denn einen Mann, den du attraktiv findest da bei den? Nein, sind alles keine Männer für mich. Nee, Domian, ich bin schon so lange alleine. Ich bin Single durch und durch. Ich bin auch nie verheiratet gewesen. Aber ich habe meinen Sohn alleine großgezogen. Ach so. Aber ja, sagen wir mal, nur mal so zum Angucken. Ist dieser Michael ja schon ein Schnuckel, ne? Nee, ist nicht mein Typ. Ist mir zu schön. Und heute habe ich mich gewundert, dass Norbert Schramm war ja von hinten nackt zu sehen beim Duschen, ne? Ja. Dass er von hinten auch durchaus knackig aussah. Ja. Hätte ich nicht so gedacht, sagen wir es so. Ja, den Peter Bond haben sie ja auch nackig gezeigt. Ja, das war ja Wellfleisch, ne? Das war Wellfleisch. Da wollte man gar nicht weiter hingucken. Igitt. Ja. Nein, solche alten Männer. Irene, mit dir könnte ich noch stundenlang jetzt plaudern. Stundenlang, das macht richtig Spaß. Ja, ich könnte mich immer nicht davor sitzen, weißt du? Und dann, also das muss ich sehen, weil ich sage, es ist einfach Schwachsinn, ne? Ja. Also es ist eigentlich nicht mein Niveau, also ganz so blöd bin ich dann auch nicht, ne? Aber dass die Leute, und weil Ingrid von Bergen, ne? Ja. Manchmal, dann denkt man, so jetzt ist die völlig weg von der Welt. Ja. Und dann sucht sie und dann könnte ich mich totlachen. Ach ja, sie verliert ja immer ihre Sachen, ne? Und sie findet dann dieses nicht und jenes nicht. Ich muss leider aufhören, Irene, die Sendung ist vorbei. Schön mit dir gesprochen zu haben. Schönes Wochenende wünsche ich. Wünsche ich dir auch. Und alles Liebe. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere erste Sendewoche in diesem Jahr in der Technik. Heute Malte E-Mails und wir sind nächste Woche Montag natürlich wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival, dann wieder mit einer offenen und freien Themensendung. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin.